Jetzt. Dein DJ-Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit Niki Nice. I'm so sick of you. DJ-Set bei Sputnik? Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Niki Nice. We'll be right back. Please help me find Molly. I am looking for Molly. DJ-Set bei Sputnik, Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Nicki Nice. Internet on air. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Niki Nice. Yeah. Nochmal für tausende Party-Pieps auflegen? Sputnik Heimspiel. Schick dein Set an 21-4x0@mdr.de. DJ-Set bei Sputnik? Sputnik Heimspiel. Jetzt mit Niki Nice. Yourself. any longer.